und die Mauer. Es brennt! Wie ein Ding aus einem Welt kommst du in mein Leben hinein. Ein Diamant, der die Haut aufreißt, ein Diamant und diese Bände auf. Wie der Urschleißleben bringt Pulse Blut durch mein Herz. Vision, die wahres Leben zeigt, Illusion, der wird nicht sein. Das ist so wie Liebe, es ist so was wie Einsamkeit. Es ist so was wie Liebe, es ist so was wie Einsamkeit. Wenn du vorübergehst, es ist heute schon vorbei. Doch die Uhr zieht sich vom Neuen auf und der Countdown erläuft. Aber die dazwischen steht, ich kann's gar nicht sehen. Die schädellose Welt, die zwischen uns steht. So was wie Liebe, es ist so was wie Einsamkeit. Es ist so was wie ein Fluch, es ist so was wie ein Fluch. Es ist so was wie ein Fluch und es bleibt nur was wie ein scheiß Fluch. Dankeschön, Socken von Peter.